Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. »Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?«, fragten sie. »Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen.« Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. »In Bethlehem in Judäa«, antworteten sie, »denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde.« Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. »Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind«, sagte er, »und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen.« Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihn nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm: Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzugehen. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Hallo und von mir auch ein herzliches Willkommen und schönen guten Morgen. Mein Name ist Felix Trompel. Nachmittag. Ja, genau. Und wir sind, wie Micha schon vorhin schön gesagt hat, in einer neuen Predigtreihe angekommen. Drei Sonntage wird es um einen Stern gehen. Und das Thema ist auf der Suche nach dem Stern. Und worum es heute genauer geht, das werde ich gleich erzählen, aber ich will mal einsteigen mit einer kleinen Geschichte und ich bin gespannt. Ich bin mir fast sicher, dass ein sehr, sehr großer Teil von euch die Geschichte kennt und ich bin mal gespannt, wann ich so in euren Gesichtern sehe, dass ihr die Geschichte erkennt. Es ist mitten in der Nacht. Er hängt da auf seinem Schreibtischstuhl und ist eingeschlafen. Die Musik dröhnt auf seinen Kopfhörern. Der Computer arbeitet auf Hochtouren. Dann plötzlich wird der Bildschirm schwarz. Langsam erscheinen kleine grüne Buchstaben. Wach auf, Neo! Neo wacht auf und schaut ungläubig auf seinen Bildschirm. Es sind wenige Worte, die doch ihren Effekt auf ihn nicht verfehlen. Die Matrix hat dich. Folge dem weißen Kaninchen. Klopf, klopf, Neo. Es klopft. Neo öffnet die Tür und in der Folge geht er mit einigen Leuten in einen Club, nur weil er ein weißes Kaninchen-Tattoo auf einer Schulter entdeckt hat. Er trifft dort eine Frau, die ihm sagt, dass es Antworten gibt auf seine Frage und dass sie selbst Antworten gefunden hat. Neo lässt sich schließlich auf einen Wagnis ein. Er nimmt eine rote Pille, die ihm ein anderer geheimnisvoller Mann in einem schäbigen, verlassenen Haus entgegenstreckt. Und schließlich wacht er auf in der realen Welt, wird befreit aus der Matrix, einer computergenerierten, falschen Realität. Ja, einer hat es schon verraten. Und ich hoffe, dass die meisten von euch diesen Film kennen, Matrix oder diese Trilogie. Wenn noch nicht, dann bitte schaut ihn an. Für mich auf jeden Fall einer unter den 10 Top-Filmen für mich. Es geht ganz stark um ein Thema, gerade in diesem ersten Film. Es geht um das Thema, dass Neo Fragen hat und eine Sehnsucht danach, Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Er hat eine Sehnsucht danach zu erfahren, was ist hier eigentlich wirklich los? Was ist wirklich Was ist diese Matrix, von der er irgendwie schon was gehört zu haben scheint, aber doch nicht so ganz weiß, wie das einzuordnen ist? Er hat eine Sehnsucht danach zu erfahren, was ist die Matrix und was hat diese Matrix dann für mich zu bedeuten und mit mir zu tun? Eine Sehnsucht nach Wahrheit. Das Thema der Predigt heute ist, der Stern entdeckt. Und es geht um eine ganz grundlegende, tiefe Frage, nämlich die Frage, wer ist Gott und was hat er mit mir zu tun? Was bedeutet er für mich und mein Leben? Elmar Kupke, ein deutscher Philosoph, hat mal Folgendes gesagt. Wir alle leben mit einer an unseren Sehnsüchten gestrandeten Seele. Wir alle leben mit einer an unseren Sehnsüchten gestrandeten Seele. Hier ist das Bild. Ich fand das sehr schön und inspirierend, was du eben erzählt hast über Sehnsüchte. Wenn ihr das Bild anschaut, ich glaube, das drückt sehr, sehr viel aus, wie du schon gesagt hast, davon, Sehnsüchte sind, was tief in unserem Innern irgendwie sind, ist, da ist, was wir vielleicht gar nicht immer so selber greifen können, aber was irgendwie da ist, tief in uns verborgen und was man oberflächlich gar nicht uns so ansieht. Aber doch glaube ich, dass es zutiefst etwas ist, was unser Leben prägt, von jedem Einzelnen wahrscheinlich. In einem Artikel für die Zeit hat, wie heißt die gute Frau, Lea Patricia Kurz, mal Folgendes geschrieben. Wir alle suchen unser Leben lang nach einem Zuhause, einem Ort, einem Menschen oder einer Vorstellung von etwas, das uns das Gefühl gibt, angekommen zu sein. Diese Suche drückt sich in Form von Sehnsucht aus, ein Wort, das von großen Gefühlen spricht. Sehnsucht ist der Superlativ eines Wunsches, des Wunsches nach Nähe, ob dabei die Ferne herbeigesehnt wird oder die Nähe, oder wie beim Fernweh, oder die Nähe eines anderen Menschen, ist beinahe unwichtig. Entscheidend ist das Gefühl, das wir mit dieser Nähe verbinden. Geborgenheit. So wie man es eben von seinem Zuhause kennt. War jetzt ein längeres Zitat. Im Kern sagt sie, das, was wir an Sehnsucht haben, hat ganz viel damit zu tun, wenn man es mal runterbricht und sich diese Sehnsüchte genauer anschaut, mit einer Sehnsucht nach Geborgenheit, nach einem Zuhause, nach einem Angekommensein. Robbie Williams drückt sowas auch in einem Lied aus, das ich irgendwie auch inspirierend und schön finde. In dem Lied Feel, da singt er Folgendes. Ich will einfach nur wahre Liebe fühlen in einem ewigen Leben. Da ist ein Loch in meiner Seele. Du kannst es in meinem Gesicht sehen, es ist wirklich groß. Komm und halte meine Hand. Ich will mit dem Lebendigen in Berührung kommen. Er singt da auch etwas von einer Sehnsucht nach einer wahren Liebe, einer Liebe, die er vielleicht noch nie wirklich erlebt hat, aber wo er denkt, irgendwo wird sie doch sein, irgendwo muss sie doch sein. Das ist die Sehnsucht, die aus ihm herausspricht. Ich will diese wahre Liebe erleben und kennenlernen. Es ist eine Sehnsucht nach einer tiefen Geborgenheit. Nun, was hat das mit dem Text, den wir eben vorgelesen haben, zu tun und mit diesem Stern? Ich glaube, in dem Text sind so drei Punkte, die habe ich zumindest entdeckt, über die ich jetzt sprechen will mit euch. Das eine wird sein, auf die Suche gehen, Antworten wittern. Das zweite wird sein, auf der Suche sein, von Gott geführt. Und das dritte wird sein, am Ziel angekommen, Freude erleben. Kommen wir zum ersten Punkt. Auf die Suche gehen, Antworten wittern. Die zentralen Personen in dieser biblischen Geschichte sind weise Leute. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, ist Magoi und das bedeutet Priester oder Weise. Die waren wahrscheinlich aus Babylonien und die verstanden sich besonders gut in Stern- und Traumdeutung. Und diese Weisen sind in ihrem Heimatland in Babylonien mit Juden in Berührung gekommen, die ihnen ihre starke Sehnsucht ausgedrückt haben und davon erzählt haben, dass sie glauben, dass eines Tages ein Retter kommen wird. Das war etwas, was diese Juden weltweit und auch dort in Babylonien ganz stark geprägt hat. Eine Sehnsucht danach, dass eines Tages einer kommen wird, der unsere Sehnsucht stillen wird. In Jesaja 61, Das ist ein Buch aus der Bibel, die es schon damals gab, steht Folgendes über diesen König, der kommen würde. Das, was er über sich selber sagen wird, ist: Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung. Das würde einer sein, der da kommen würde und der den Armen eine frohe Botschaft bringt, der den Leuten, die ein zerbrochenes Herz haben, ihr Herz heilt, der den Gefangenen Entlassung verkündet und den Gefesselten eine Befreiung. Wow. Das ist ein Retter, nach dem man wirklich Sehnsucht haben kann, oder? Wenn so einer kommt, wow. Und diese Sehnsucht hat die Juden damals sehr stark geprägt und irgendwie muss etwas von dieser Sehnsucht auf diese Weisen aus Babylon übergeschwappt sein. Und dann ist noch etwas geschehen. Sie haben etwas am Himmel entdeckt und dieses, was sie am Himmel entdeckt haben, das haben sie mit dieser Sehnsucht in Verbindung gebracht. Der Stern, der damals auftrat, man hat das irgendwie, ich weiß ja nicht, wie die Astronomen und so weiter das machen, aber die haben das irgendwie zurückberechnet und haben herausgefunden, dass höchstwahrscheinlich die Konstellation von Jupiter, Saturn und dem Sternbild Fische, das irgendwie damals am Himmelszelt zu sehen war, genau im Jahr 7 vor Christus, in dem Jahr, in dem Jesus geboren wurde, für 5 Monate lang sichtbar war. Und wahrscheinlich war es dieses Bild, was die Weisen gesehen haben und was irgendwie sie dann mit diesem, okay, ein Retter ist geboren oder ein Retter wird kommen, und das ist jetzt das Zeichen dafür, das haben sie irgendwie in Verbindung gebracht miteinander. Sie haben also diesen Stern entdeckt und das hat sie irgendwie so stark bewegt, dass sie gesagt haben, jetzt werde ich aktiv, jetzt gehe ich auf die Suche, jetzt gehe ich los. Ein bisschen so ähnlich wie Neo bei Matrix, der in seinem Raum sitzt und am Computer sitzt und dann passiert etwas, irgendjemand schreibt ihm da auf seinem Computer und er ist verwirrt und drückt auf Tasten rum, um das zu entfernen und dann steht da: Die Matrix hat dich. Das hat seine Aufmerksamkeit gewonnen. Und das hat ihn dazu bewegt, dass er einem weißen Kaninchen-Tattoo gefolgt ist und daraufhin mit Trinity in Kontakt kommt, die ihm weiter auf dem Weg hilft, Antworten zu finden auf seine Fragen. Also, trotzdem kann man fragen, was hat das Ganze mit uns heute zu tun? Ich glaube nicht, dass wir irgendwie in irgendeiner Matrix festhängen oder sowas. Wenn es doch so ist, wäre interessant, aber ist, glaube ich, nicht so. Ich glaube auch nicht, dass irgendwie jetzt gerade jemand irgendwo geboren wird, wo wir ganz schnell hingehen sollten und den irgendwie huldigen sollten oder sowas. Aber ich glaube, vielleicht steckt eine ähnliche innere tiefe Sehnsucht in uns, die uns irgendwie sagt, Mensch, da muss es doch noch mehr geben. Da muss es doch irgendwie Antworten geben auf meine Fragen. Da muss es doch eine wahre Liebe geben, die ich entdecken kann. Vielleicht hast du auch irgendwie sowas erlebt in deinem Leben, jetzt ganz vor kurzem oder schon länger her, was neu diese Frage in dir hervorgerufen hat. Was wie so ein Stern war, der dir gesagt hat, hey, mach dich auf den Weg, such mal, geh den Dingen mal auf den Grund. Ich will dich ermutigen, mach das. Wenn du irgendwie die Sehnsucht hast danach, wahre Liebe zu erleben, wenn du eine Sehnsucht danach hast, wirkliche Geborgenheit zu erleben und kennenzulernen, wenn du Fragen hast, auf die du Antworten haben willst und wo du denkst, vielleicht gibt es Antworten, dann mach dich auf den Weg und suche danach. Ich greife ein bisschen vor in der Predigt. Es wird sich lohnen, diese Suche. Nordstern, so heißen wir als Kirche. Und wir haben uns ganz bewusst auch so genannt, weil der Nordstern, also das ist jetzt ein anderer Stern als der hier an Weihnachten, aber der Nordstern immer auch ein Stern war, der den Menschen ein Orientierungspunkt war. Ein Punkt, wo Leute hingeschaut haben und gesehen haben, Mensch, das könnte mich zum Ziel bringen. Oder ich weiß jetzt zumindest, wo ich lang muss, um an mein Ziel zu kommen. Und das ist etwas, wir haben uns so genannt, weil wir damit auch ausdrücken wollen, wir wollen eine Kirche sein, wo Leute irgendwie, die auf dem Weg sind, die auf der Suche sind, die gerade sich solche Fragen stellen und eine Sehnsucht in ihrem Leben irgendwie nachgehen wollen. Genau für solche Leute wollen wir ein Ort sein, wo sie dem nachgehen können, wo sie Orientierung finden können, wo wir gemeinsam Dinge entdecken und kennenlernen können, auf eine gemeinsame spirituelle Reise gehen. Okay, was geschieht weiter in der Geschichte? Kommen wir zum zweiten Punkt. Auf der Suche sein, von Gott geführt. Sie kommen also jetzt nach Jerusalem und fangen an, irgendwie Fragen zu stellen. Sie fragen, was ist eigentlich mit diesem neu geborenen König? Wo ist er? Und was ja ganz interessant ist, ist, dass die Leute total bestürzt sind irgendwie. Also erschrecken steht da in dem Text. Und das griechische Wort ist etarachtä. Das bedeutet in Verwirrung oder Bestürzung bringen. Also sie wurden richtig aufgerappelt. Und nicht nur Herodes, wo man ja denken kann, ja gut, der denkt jetzt, wo gibt's da einen anderen König, sondern auch das Volk. Die waren alle irgendwie außer sich. Und das hatte ganz viel damit zu tun, dass sie zum einen Herodes nicht gemocht haben. Tut mir leid, Micha, ich hoffe, ich greife nicht zu viel vor. Aber auch, dass sie diese Hoffnung hatten, dass es einen Retter kommen wird und dass jemand kommen wird, der sie befreien wird von Dingen, die irgendwie schlecht sind in ihrem Leben. Dass da jemand kommen wird, der ihre Sehnsucht stillen wird. Und bei Herodes war es eine Angst davor, dass da jemand kommt, der ihn vielleicht vom Sockel stoßen würde. Aber davon hören wir nächste Woche, denke ich, noch mehr. Herodes bittet sie jedenfalls zu sich und sie stellen ihm diese Frage und daraufhin ruft er die ganzen Theologen und die weisen Führer und so weiter zusammen, die dann beratschlagen und in den alten Schriften nachlesen und entdecken, okay, es muss Bethlehem sein. Bethlehem ist die Stadt, in die ihr gehen müsst. Und dann ruft Herodes sie heimlich zu sich und sagt, okay, ich will nicht, dass ihr noch mehr Aufsehen erregt wird, aber ihr sollt nach Bethlehem gehen, da findet ihr das. Ich will den König dann auch huldigen. Weiß jetzt nicht, ob das wirklich seine Absicht war. Aber er ist derjenige, der ihnen den entscheidenden Wink gibt und sagt, hier, geht dorthin. Ich glaube, es sind drei Punkte, die ganz stark wiederum die Reise von diesen drei predigen. Das eine ist der Stern. Das sind sozusagen äußere Umstände. Da geschieht etwas, da kommen Dinge zusammen, die irgendwie dazu führen, dass sie erkennen, okay, da könnte es Antworten geben. Da könnte es einen Ort geben, wo meine Sehnsucht gestillt wird. Da könnte es ein Ziel geben, auf das ich zusteuern kann. Und das sorgt dafür, dass sie sich auf den Weg machen. Ich glaube, dass Gott gerne und viel durch Umstände auch sprechen kann zu uns. Durch Dinge, die geschehen in unserem Leben und die irgendwie ein bisschen seltsam sind oder die irgendwie uns neu fragen lassen, Mensch, gibt es da Antworten? Mensch, gibt es da einen Ort, wo meine Sehnsucht gestillt wird? Ich glaube, das ist das eine, was ihre Reise geprägt hat. Das zweite waren Prophetien, also die Bibel. Da waren alte Schriften, durch die Gott irgendwie zu ihnen gesprochen hat. Ja? Da waren diese alten Schriften, das eine, ich habe das mal nachgeschlagen, das ist aus der biblischen Schrift von Micha, einem Propheten, der 800 Jahre vor diesen Ereignissen gelebt hat. 800 Jahre bevor Jesus geboren wurde und bevor die sich auf die Reise dahin begeben haben, hat Micha aufgeschrieben, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und in einer anderen Bibelstelle, die dann noch früher war, steht dann, dass dieser König auch jemand sein wird, der das Volk wie ein Hirte auf die Weide führen wird und so weiter. Also da hat Gott schon viel früher durch Schriften irgendwie gesprochen und die Leute nehmen das und lesen das und kriegen dadurch irgendwie eine Wegweisung. Das ist der zweite Punkt, also Umstände, die Schrift oder die Bibel. Und das dritte ist Menschen. Wer ist derjenige, der ihnen den Weg weist am Ende? Es ist Herodes, es ist ein Mensch. Auch wenn er vielleicht komische Motive hatte für sein Handeln. Aber er ist derjenige, der ihnen sagt, hey, geht dahin, da findet ihr diesen Retter, da findet ihr den König. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit jemandem unterhalten und das war für mich eine sehr inspirierende, bereichernde Unterhaltung. Diese Freundin von mir hat mir erzählt, dass sie früher in ihrem Leben, eigentlich das Glaube immer schon in ihrem Leben irgendwie eine Rolle gespielt hat. Dass sie immer schon irgendwie das Gefühl hatte, dass es da jemanden gibt oder etwas gibt, an das man glauben kann, das irgendwie höher ist als wir Menschen. Aber diesen Glauben hat sie irgendwann verloren oder hat da nicht mehr so intensiv dran gedacht oder geglaubt. Und jetzt erst in der letzten Zeit hat sie erlebt, dass zufällig mehrere Personen in ihr Leben hineingekommen sind und sie durch diese Leute ganz neu diesen Glauben entdecken konnte. Durch diese Leute, die Gott, würde ich sagen, in ihr Leben hineingestellt hat, ist plötzlich etwas neu aufgegangen. Und sie hat beschrieben, dass es sich für sie so anfühlt, als ob, oder für sie ein gutes Symbol dafür ist, wie so ein Anker. Ein Anker, der irgendwie immer da war, den sie aber gar nicht so wahrgenommen hat, aber der sie jetzt quasi wieder zurückzieht zu dem, was sie früher hatte, zu dem Glauben. Und ich muss sagen, mich hat das zum einen bewegt, aber mich hat das auch an meine eigene Geschichte erinnert, daran, wie ich in meinem Leben erlebt habe, dass Umstände passiert sind, Dinge geschehen sind, durch die ich dann irgendwie erkannt habe, oh, Gott möchte mich in diese Richtung leiten. Dass da Menschen irgendwie in mein Leben hineingekommen sind, durch die Gott mir auch Wegweisung geschenkt hat. Oder dass ich in der Bibel Dinge gelesen habe, die mir auch Wegweisungen geschenkt haben. Was Trinity zu Neo sagt, als sie in dem Club auf ihn trifft, ist Folgendes. Die Antwort ist irgendwo da draußen, Neo. Sie ist auf der Suche nach dir. Und sie wird dich finden, wenn du es willst. Die Antwort ist irgendwo da draußen. Sie wird dich finden. Sie ist auf der Suche nach dir. Und sie wird dich finden, wenn du es willst. Das ist irgendwie interessant. Ich glaube, zurückübertragen auf Gott und auf die Suche, auf die man sich begeben kann, ist es so, dass Gott keineswegs irgendwie passiv daneben steht, wenn ein Mensch sich auf die Suche macht und sagt, Mensch, ich möchte dieser Sehnsucht nachgehen. Ich wünsche mir das, wahre Liebe und Geborgenheit zu erleben. Ich wünsche mir das, Antworten auf meine Fragen zu finden. Nein, Gott ist einer, der ganz aktiv eingreift, der verschiedene Dinge sich entwickeln lässt und dadurch zu uns spricht, der durch die Bibel Antworten schenken kann und Wegweisung schenkt oder auch durch Menschen, die er bewusst in unser Leben stellt. Wir als Nordstern wollen auch eine Kirche sein, die davon auch geprägt ist, die davon geprägt ist, dass wir uns gegenseitig Dinge mitteilen, die wir mit Gott erleben und die vielleicht anderen Wegweisungen geben können. Wir wollen eine Kirche sein, in der wir gemeinsam auf dem Weg sind, in der nicht die Leute sagen, Mensch, meine Idee, mein Konzept ist schon fertig, sondern ich will immer noch mehr dazulernen, ich will immer noch mehr verstehen. In der wir in die Bibel reinschauen und gucken, was es da für Antworten gibt. Wie geht es weiter in der Geschichte? Wir haben jetzt gehört, zum einen die Weisen sind auf die Suche gegangen und haben Antworten gefunden und haben Antworten gewittert. Und das zweite war, dass sie auf der Suche erlebt haben, wie Gott sie geführt hat. Und jetzt kommt der dritte Punkt. am Ziel angekommen. Freude erleben. Sie machen sich also dann auf den Weg nach Bethlehem und da erscheint ihnen dieser Stern wieder. Und was passiert ist, ist, dass sie eine unglaubliche Freude erleben. Sie sehen diesen Stern und kommen dann an dem Haus, gehen da rein, begegnen Jesus, dem neugeborenen König, werfen sich vor ihm nieder, um ihn zu huldigen und geben ihm ihre Geschenke. Das, was hier geschieht, ist wieder ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Das griechische Wort, Entschuldigung, ich bin heute total griechisch, aber das griechische Wort, was hier verwendet wird dafür, dass der Stern über dem Haus stehen bleibt, ist estate. Und das bedeutet, das drückt mit aus, dass es um ein aktives zum Stehen oder zum Stillstand bringen geht. Das heißt, da passiert nicht einfach so etwas, sondern Gott hat aktiv eingegriffen und hat gesagt, dieser Stern bleibt jetzt hier stehen. Und hat ihnen weiter Wegweisung geführt. Ich glaube, als sie hier am Ziel ihrer Reise sozusagen ankommen, werden ihnen mehrere Dinge bewusst. Zum einen wird ihnen bewusst, dass das Ziel ihrer Reise ist. Sie merken, wir hatten Fragen und hier gibt es Antworten. Wir hatten eine Sehnsucht danach, diesen Retter kennenzulernen und hier wird unsere Sehnsucht gestillt. Hier erleben wir Geborgenheit und Liebe, die unser Denken übersteigt. Ich glaube aber, dass ihnen noch was bewusst geworden ist. Und zwar, in dem Moment, wo sie vor Jesus standen, glaube ich, dass sie zurückgedacht haben und ihnen bewusst wurde, Mensch, wir haben einen Stern gehabt, der uns den Weg geleitet hat. Wir haben Menschen gehabt, die uns gesagt haben, geht hier lang. Wir haben alte Schriften gehabt, die uns irgendwie den Weg gedeutet haben. Und das hier, dieses Kind, das hier vor uns ist, das ist nicht nur irgendein Kind. Das ist nicht nur irgendein royaler Nachwuchs. Sondern der hier ist, das ist derjenige, der uns gesucht hat. Der uns diesen Stern geschickt hat. Er ist derjenige, der uns die Menschen in den Weg geschickt hat, damit sie uns den Weg weisen. Der durch diese alten Schriften schon damals zu uns gesprochen hat. Er ist der, der uns finden wollte und gefunden hat. In Matrix, ich habe es ja vorhin schon gesagt, sagt Trinity zu Neo, die Antwort ist irgendwo da draußen. Sie ist auf der Suche nach dir und sie wird dich finden, wenn du es willst. So ist es auch bei Gott. Es ist nicht so, dass nur wir irgendwie ihn suchen können und ihn finden können und erleben können, dass wir Sehnsucht haben, die gestillt wird, sondern es ist so, dass er aktiv auf der Suche ist nach uns. Es gibt ein Zitat von J.L. Packer aus dem Buch Gott erkennen und das geht folgendermaßen. Das ist jetzt wieder ein bisschen länger, aber ich hoffe, ihr könnt zuhören. Worauf es also hauptsächlich ankommt, ist letzten Endes nicht die Tatsache, dass ich Gott kenne, sondern die größere und grundlegendere Tatsache, dass er mich kennt. Ich stehe in den Linien seiner Handfläche und bin nie aus seinem Sinn verschwunden. All meine Kenntnis seiner ist abhängig von seinem beständigen Willen, mich zu kennen. Ich kenne ihn, weil er zuerst mich erkannt hat und fortfährt, mich zu kennen. Er kennt mich wie ein Freund, der mich liebt. Es gibt keinen Augenblick, in dem seine Augen nicht auf mir ruhen oder in dem seine Aufmerksamkeit von mir abgelenkt wäre. Und daher auch keine Sekunde, in der seine Sorge um mich schwanken würde. Das drückt ganz viel davon aus, wie Gott in diesem ganzen Prozess irgendwie agiert. Ich kann ihn suchen, weil er mich sucht. Er ist derjenige, der mich schon längst gefunden hat, gesucht und gefunden hat. Er ist der, der nach uns auf die Suche geht, der Dinge geschehen lässt, der Menschen in unseren Weg schickt, der zu uns sprechen will durch die Bibel. Damit wir ihn suchen. Und er ist sogar so weit gegangen, er ist uns so weit entgegengegangen auf diesem Weg, dass er selbst Mensch geworden ist. Dass er selbst in diesem Jesus dort auf der Erde war. dass er selbst bis in den Tod am Kreuz ging, damit wir keine Hindernisse mehr im Weg haben, um ihm zu begegnen, um die Erfüllung unserer Sehnsüchte kennenzulernen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben und diese vollkommene Geborgenheit zu erleben. Was macht es mit einem Menschen, wenn er begreift und verinnerlicht, dass dieser Gott ihn gesucht hat? Bei den Weisen kommt es zu einer übergroßen Freude, zu einer Dankbarkeit, zu einem Staunen über Gott, zu einem "Ich will mich vor dir niederwerfen und dich anbeten." Und es kommt noch zu mehr. Sie begegnen ihm live. Sie müssen nicht mehr aus zweiter Hand irgendwie an Dinge glauben, die andere erlebt haben und die andere ihnen mitteilen. Ja, es wird irgendwann einer geboren werden. Sondern sie sind ihm live begegnet, dem König selbst begegnet. Und sie erleben auch weiterhin, dass er in ihr Leben eingreift. Kurz darauf haben sie einen Traum und in diesem Traum spricht Gott zu ihnen und sagt, hey, geht auf diesem Weg nach Hause. Wir können davon ausgehen, dass sie nicht nur nach Hause gegangen sind, sondern dass sie auch in ihrem Heimatland weiterhin Gott erlebt haben, dass sie weiterhin in einer Gemeinschaft waren mit Gott, weil sie diesem Jesus begegnet sind. Und das geprägt von einer tiefen Freude und Dankbarkeit. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, diese Freude. Manche von euch kennen die Geschichte schon, aber ich erzähle sie trotzdem, weil ich glaube, viele noch nicht. Als ich ungefähr 9 Jahre alt war, habe ich selber mal erlebt, dass Gott, so würde ich es beschreiben, jemanden bewusst in mein Leben hineingestellt hat, um mir so eine Wegweisung zu geben. Damals war das in der Kinderbetreuung, die neben dem Gottesdienst so stattgefunden hat. Und da gab es eine Mitarbeiterin, die mir gesagt hat und den anderen Kindern auch, dass wir uns im Leben irgendwann dafür entscheiden können, zu sagen, ja, ich möchte mit diesem Gott leben. Ja, ich möchte irgendwie in einer Beziehung zu ihm stehen. Sie hat das in einer kindlichen Weise ausgedrückt und hat gesagt, du kannst dich dafür entscheiden, dass du ein Freund mit Gott befreundet sein wirst. Und dass du daran glaubst, was Jesus für dich getan hat. Und ich weiß noch sehr genau, wie ich nach Hause gegangen bin, mich auf mein Bett gelegt habe und die Decke angestarrt habe und gedacht habe, ja, Mensch, das will ich eigentlich. Das ist etwas, ja, das wünsche ich mir. Und dann habe ich gebetet und gesagt, Gott, ich möchte dein Freund sein und ich möchte mit dir leben. Ich möchte das annehmen, was Jesus für mich getan hat. Und in dem Moment ist so eine tiefe Freude in mich reingekommen, wie ich sie noch nie vorher erlebt hatte. Das war, man kann das nicht beschreiben, aber es war so eine Freude, dass ich aufgesprungen bin, zu meiner Mutter gerannt bin und gesagt habe, ich freue mich so und ihr dann irgendwie davon erzählt habe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine ähnliche Freude, wie diese Weisen es hier erlebt haben, als sie Jesus begegnet sind, als sie gemerkt haben, wow, ich bin am Ziel angekommen, hier werden meine Sehnsüchte gestillt, hier werden meine Fragen beantwortet. Bei mir hatte es sich so ausgewirkt, dass ich kurze Zeit später an einem Samstagmorgen in einen Supermarkt gegangen bin und Haribo grüne Fröschchen bezahlt hatte, die ich ein Jahr vorher geklaut hatte dort. Und das habe ich alleine gemacht, das habe ich aus eigenem Antrieb heraus gemacht. Weil mich da etwas verändert hatte, weil ich einem begegnet war, der meine Sehnsüchte gestillt hat, der mir eine tiefe innere Freude und Glücklichkeit geschenkt hat und der mich befreit hat, das zu tun. So eine verändernde und freudeschenkende Kraft ist es, diesem Jesus zu begegnen. Vielleicht hast du eine Sehnsucht in dir, die ähnlich ist, die du beschreiben kannst oder nicht beschreiben kannst, die spezifisch ist oder unspezifisch, die vielleicht so ähnlich ist wie Robbie Williams, der sagt, I just want to feel real love. Ich will wirklich einfach wahre Liebe kennenlernen. Vielleicht ist es so, dass du diesem Jesus schon begegnet bist und aber irgendwie denkst, ja, irgendwie will ich das Neue wieder kennenlernen, neu entdecken. Ich will dir Mut machen. Geh Fragen, die du hast, nach. Geh auf die Suche, wenn du Sehnsucht nach dieser Erfüllung, nach dieser Freude, nach diesem Glück, nach der Liebe, nach der Geborgenheit hast. So wie Neo, der dann diesen Schritt gemacht hat und gesagt hat, okay, ich gehe diesem weißen Kaninchen-Tattoo hinterher. Und der später gesagt hat, okay, ich nehme diese rote Pille. Bei ihm war es ein bisschen anders, weil es ihn jetzt nicht in der Glückseligkeit und Freude unbedingt reingeführt hat, sondern erstmal in ein Erwachen und Erkennen, wow, so ist die Realität. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, solchen Hinweisen, die geschehen, nachzugehen und zu suchen. Und ich will euch noch eine Sache sagen. Es gibt einen Vers in der Bibel, der für mich gerade an dieser Stelle total schön ist und irgendwie ermutigend ist. Und zwar auch im Matthäusevangelium. Da steht Folgendes. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wenn du dich auf diese Suche machst, dann kannst du darauf vertrauen, dass es einen Gott der sagt, ich will dir die Tür öffnen. Ich will dich mit hineinnehmen in die Geborgenheit in mir. Ich will dich diese tiefe Sehnsucht erfüllen. Ich will, dass du erlebst, wie diese tiefe Sehnsucht erfüllt wird. Jesus sagt später in seinem Leben, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Auch ein wunderschöner Bibelvers, der ganz stark ausdrückt, ja, ich will eure Sehnsucht. Ich will derjenige sein, der eure Sehnsucht stillt. Ich will derjenige sein, der Antworten schenkt. Ich bete. Jesus, du bist derjenige, der damals diese Weisen auf dem Weg angestoßen hat, diesem Stern zu folgen. Du bist derjenige, der sie auf dem Weg begleitet hat und ihnen durch einen Herodes und durch alte Schriften und durch Umstände, durch diesen Stern Wegweisung geschenkt hast. Und du bist derjenige, der am Ende das Ziel war, dass es wert war, diesen Weg zu gehen. Du bist derjenige, der ihre Sehnsucht gestillt hat, der sie fortan in einer tiefen Geborgenheit hat leben lassen, in einer tiefen Beziehung mit dir selbst, wo du zu ihnen gesprochen hast, wo du ihnen begegnet bist, ihnen weiterhin Wegweisung geschenkt hast. Wir können das heute auch erleben und ich danke dir dafür, dass du das möglich gemacht hast. Amen.